an! Die Füße aus der Suppe, die Gäste kommen! Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katha Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, ihr Schnuckels, ihr Rübensüßchen. wir hatten uns ja bereits in der letzten Woche über den Bauzustand unserer Düsseldorfer Innenstadt unterhalten. Mhm. Ja, ich kann nur sagen, im Moment wird so viel abgerissen und wieder neu aufgebaut, da kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich war diese Tage bei unserem Notar auf der Friedrich-Ebert-Straße. Und hast gesehen, dass der Anbau der ehemaligen Allianzverwaltung abgerissen wurde, oder? Ja, ja, aber nur der Anbau, mein Lieber. Genau wie vor einem Jahr auf der Oststraße gegenüber der ehemaligen Metzgerei Schmalzried, auch da nur der Anbau. Ja, gut, aber dafür gibt es auf der Oststraße gleich nebenan schon wieder eine Häuserlücke. Ja, und nicht nur da. Ja, guck doch mal zur Immermannstraße-Ecke, Oststraße, da, wo das Kloster war. Ja, da, wo das Kloster war. Ich finde es übrigens schon beeindruckend, wie groß dieses Grundstück ist. Also das vom ehemaligen Kloster. Aber wisst ihr, was noch weg ist? Das Eckhaus von Karstadt gegenüber. Wie, du meinst das Haus, in dem dieser Teppichladen war? Ja. Der jedes halbe Jahr den absoluten Ausverkauf proklamierte. Ja, immer wieder neue Ausverkäufe, genau. Aber ich denke, jetzt gibt es endgültig dort keine Teppiche mehr im Sonderangebot, wobei ich auch ganz ehrlich mittlerweile so das Gefühl habe, als ob das Kaufinteresse an diesen Teppichen stark in sich zusammengefallen ist. Ja, außer es gäbe wieder welche, die durch die Häuserschluchten fliegen könnten. Fliegen ist das Stichwort, denn es gibt jetzt die Musik, die man sonst nirgendwo hören kann. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Übrigens spielen wir heute viel, viel Musik aus den 80ern, die vor kurzem wieder neu aufgelegt wurde und garantiert nicht in die allgemeine Vorstellung von 80er-Jahre-Musik hineinpasst. So richtig seltenes Zeug. My jokes, you would have thought I had enough.

I sleep like I did it all for some fun. No, no, no. She had no right to need back my orders. I wanted the money that nothing to be there. Kommt jetzt in die Hausverwaltung. Aber Chef, das kannst du nicht. So kommst du. Du kommst jetzt nach München. Aber Chef, da. Kein Bierwuchs. Bleiben Sie in Düsseldorf bei Musik aus Flingern Nord. Guru, Guru. Herbert, komm, hilf mir mal schnell in der Küche. Was ist denn, mein Truthahn? Guru, Guru. Mir ist die Lasagne angebrannt, Herbert. Das ist mir ja noch nie passiert. Oh, warte, Martha. Ich bin gerade in ein Kaugummi getreten. Guru, Guru. Herbert, beeil dich. Oh nein, jetzt ist mir auch noch die Blumenvase vom Tisch gefallen. Warte, Martha. Ich bin gleich bei dir. Ich muss nur eben den Kaugummi vom Strumpf lösen. So, da hab ich dir. Guru, Guru. Was war das denn? Martha, ich bin beim Kaugummi-Lösen aus Versehen mit dem Ellbogen in unser Ölgemälde gekommen. Ich glaube, die Leinwand hat einen Riss bekommen. Guru, Guru. Herbert, das ist ja furchtbar. Das ist ein echter Picasso. Herbert, was macht denn da immer Guru, Guru? Wie? Was? Guru, Guru. Da schon wieder. Guru, Guru. Martha, ich rufe nicht den Schrezeski deswegen an. Er muss ihn unbedingt wieder abholen. Wen denn abholen? Na, den Raben, den er mir heute zur Pflege gegeben hat. Ah? Das ist ein ganz seltenes Tier. Der einzige in Deutschland lebende Unglücksrabe. Guru, Guru. Ein Unglücksrabe? Genau, den vermietet er immer an Leute, denen es zu gut geht. Und die essen dann zur Strafe heute Abend Rabenlasagne? Rabenlasagne? Ja, die Lasagne ist kohlrabenschwarz. Und dazu gibt es dann noch Kaugummisocken in Herbert-Schrapnellsoße. Alle Schrappen hoch! Herbert. Check it out. Yeah. Ich weiß echt nicht, wie es so weit kommen konnte. Wo doch alles so perfekt lief und ich in meinem Leben immer an der Sonne wohnte. Oben drohte, zu für den Popstar-Lim. Mit dem Label, das sich lohnt, weil es Millionen verdient. Okay, vielleicht war es ein bisschen übertrieben, auf Tournee im eigenen Bus zu reisen und die dicksten Suiten zu mieten. Meinetwegen auch ein wenig zu vermessen, für mein neues Chefbüro ein ganzes Stockwerk unseres Hauses zu besetzen. Dennoch war es ein überraschend harter Schicksalsschlag, als man mir offenbarte, dass ich nicht mehr mitmachen darf. Tritt den Arsch von meiner Band, abruptes Ende. Kurz darauf bekam ich Hausverbot auf unserem Gelände. Mein gesamtes Hab und Gut wurde verpfändet und zur Tilgung meiner Schulden verwendet. Mein guter Ruf in Schmutz gezogen und geschändet. Wenig später unvermeidlich Ärger mit dem Vermieter, weil ich kein Geld mehr hatte für die 500 Quadratmeter Penthouse-Etage. Nach einem Monat ohne Gage saß ich direkt auf der Straße. Schade, denn das Leben dort macht auch nur Spaß, solange du ein Auto hast. Doch ohne Cash auf Tash ziemlich blank kassierten es aus letzter Sicherheit die Stricher von der Bank. Vielen Dank. Kein Job mehr, keine Wohnung, kein Wagen, oder bist du Thomas zu sagen? Hast du kein Auto und hast du kein Haus, dann hast du keine Frau. Und so sieht's aus. Ja, ja, genau so lief's bei mir, als ich vor ihrer Tür stand und statt Liebe und Trost nur noch einen Zettel von ihr fand. Es wäre nicht wegen mir, doch sie sei weg, um mit jemandem anderen zusammen zu sein. Und ich war wieder allein, allein, ich bin back in hell. Wie es kommen musste, vom Leben ausgehustet, Glückssträhne abgerissen und nicht mehr verkrustet, ausgeblutet, abgebrannt, an den Rand verbannt, abgestellt und trockengelegt, wie ein Fisch an Land, wieder mal eine grausige Nacht verbracht, wo ich jetzt wohne, in meiner lausigen Nachbarschaft, um mich herum der Krach der Stadt und unter mir die Parkbank, auf der ich mich flach gemacht hab, endlich ein Platz an der Sonne. Zwar ohne Dach, dafür nachts mit ner brennenden Tonne. Hab schon immer gesagt, das Leben ist wirklich ungesund. Bist du bei Tag und Nacht, real Untergrund. Um mich herum stehen leere Flaschen, billiger Sprit. Kein Pfennig in den Taschen und es regnet. Doch zum Glück hab ich mich mit ner Zeitung zugedeckt, auf der die Schlagzeile steht, dass die neue der fantastischen drei mal wieder Nummer 1 in den deutschen Charts belegt. Von wegen hart, aber gerecht. Ich war am Arsch, echt unten, tief gesunken. Auf die Knie gezwungen, hab es nie überwunden, bis ich dann irgendwann meine neue Liebe gefunden hab und davon viel getrunken hab. Sie hieß Lambrusco und gab's an der Tanke in der Magnumflasche. Jede Mark in meiner Tasche ging für sie drauf. War jeden Tag noch mehr am Arsch, es hörte nie auf, bis es endlich eines Nachts soweit war. Die Straße leer und nass kalt, längst kein Verkehr mehr und ich lag fast nackt auf dem Asphalt. Der letzte Rest meiner Sachen durchnässt und zerfetzt. Ich dachte, ich könnte schaffen bis zuletzt. Doch am Ende meiner Kräfte im eigenen Erbrochenen hörte mein Herz schließlich auf zu pochen, denn erst war der Schmerz weg, dann ging alles sehr schnell. Stille. Michi back in hell. Ständiges Donnern und Dröhnen, unendliches Jammern und Stöhnen aus zahllosen Kehlen, grässliche Schreie verlorener Seelen, die sich ewig lang in Unendlichkeit quälen, ein Wimmern und Flehen, erschütternde Szenen, und die Stadt mit zitternden Knien mittendrin, bis er erschien, Satan war da, ab da war mir klar, was geschah, und ich sah, wo ich war, als er lachte und sprach, herzlich willkommen am Arsch, das hier wird ab jetzt für immer dein neues Zuhause sein. Für jeden, der hier landet, dann räum ich auch dir eine letzte Chance ein. Lächerlich klein, denn bisher konnte es noch niemand schaffen, mich in irgendwas zu schlagen, also wähle deine Waffe. Die Entscheidung war einfach, gegen meine Geheimwaffe konnte er einpacken. Als ich rein und brachte, die Design kurz und kleiner, mich mit dem Mikrofon zu seinem bittersten Feind machte und meine Worte wie Gewitter über ihn hereinbrachen. Ich spuckte 666 Styles binnen kürzester Zeit, legte ihn das Kreuz in höllischer Geschwindigkeit, pumpte Reim für Reim wie Blei in ihn hinein. Mit jeder Punchline verschwand sein Widerstand wie von allein. Ein letzter Schrei, schwarzer Rauch, bevor ihm nichts verschwand. Gleißend helles Licht und dann, als sei nichts passiert, stand ich wieder bei uns vier vor der Studiotür. Ja, hallo, wer ist da? Ich bin's, Mich Beck. Mich Beck, Smogurk, Mich Beck! Tomboy, Andy Ann, kommt schnell! Mich Beck ist zurückgekehrt! Es tut mir alles so furchtbar leid. Du hast doch nur so lange gesteckt. Ich bin so froh, dass ich wieder da bin. Oh, Mich Beck, Gott sei Dank, wir haben dich so vermisst. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir alles passiert ist. Komm doch erstmal rein. Andy Ann hat ein paar schöne Kekse gebacken. Da kannst du uns alles in aller Ruhe silly dreams that I fear won't come true. I long to show you the stars caught in the dark of the sea. I long to speak of my love, but you won't come to me. So I go on asking if maybe one day you'll care. I tell my sad little dreams to the soft evening air. I am quite hopeless, it seems. Two things I know how to do. One is to dream, two is loving you. I tell my sad little dreams to the soft evening air. I am quite hopeless, it seems. Two things I know how to do. One is to dream, two is loving you. But I gotta do it. Big tank. Let y'all know, you know what I'm all about. When I take it to the flow. Is everybody ready? Now I don't mean to brag on mine, but I don't think you know what you've done this time. No, it's no games when I do my thing. I put it on you like, what's my name? What's my name? You can't hang, believe you can't. But you're in the right place if you came to get spanked. We break you off to the track from Big Tank. No holding back. But trust me, I came. Professional, and if you ain't know, you're about to know. And one, two, three, four, moves the mo. And you broke like you ain't never been broke before. Now let's go, let's go. You want it, then you better get ready, 'cause this what you're gonna get. Anyway you want it, we can take it to the window, to the wild. Oh baby, we can take it to the floor. Take it to the floor. Tell me what you wanna do. Tell me what you wanna do. We can take it to the floor. Yeah. We can take it to the floor. Take it to the floor. Tell me what you wanna do. Trust when I go, believe I go hard. So strong, baby, I'm not long. I don't stop till I break her down, break her down. See, mine is an all-out war. I bet you leave it with your back sore. Cause I got what you're looking for. Have them coming back like, give me some more. I'ma get down pro. Professional when if you ain't know. You're about to know when one, two, three, four. Moves are mowing. You broke like you ain't never been broke before. Now let's go. Then you better get ready, cause it's what you gon' get. Anyway you want it, we can take it to the window, to the wild. Socializing, temperatures rising, we on the floor, we grinding. Can you imagine if I put on my time in? Girl, you be gone, my love hit like a lineman. This ain't a game, I ain't just rhyming. And I'm in the vanilla, ain't no pen of mine, man. Look, I just wanna get with you. Then swoop in the coupe with you. I don't care what these roots to do. Cause I'm first dude trying to floss all this loot. You been a bad girl, I gotta spank ya. I had a good workout, now I gotta thank ya. Yeah, I told you to tell me what you wanna do. With that booty, you shouldn't have left home with it. Go get it, go get it, get it, girl. I'm a swell, just tryna get it, nothing go well. Tell me what you wanna do with me. Schatz, was gibt es heute Abend Leckeres zu essen? Lässt euch richtig verhässt, der Hund. Was sagst du, Liebling? Lässt euch richtig verhässt, der Hund. Ersparen Sie sich unliebsame Überraschungen. Hören Sie einfach jeden Freitag Musik aus Flingern Nord. Die mit der Goldkante. Tun Sie es, bevor es eine andere tut. Das ist bestimmt der Strzeski, um den Unglücksrahmen abzuholen. Oh, oh, Martha, kannst du mal eben an die Tür latschen? Ich bin schon wieder in den Kaugummi getreten. Ach, Herbert. Guten Tag, Strzezewski. Guten Tag, gnädige Frau. Kommen Sie rein, aber bitte nur kurz und dann nehmen Sie den Vogel schnellstmöglich mit. Aber selbstverständlich, gnädige Frau. Ich hätte nur ganz kurz noch mit Herbert etwas zu besprechen. Warte, Strzezewski, ich komme sofort. Was hast du denn auf dem Herzen? Herbert, ich habe den Unglücksraben bereits für eine Woche an die Familie Beißbraten vermietet. Aber ich bin morgen noch einmal den ganzen Tag unterwegs und da wollte ich fragen, ob du mir mein anderes Tier für einen Tag abnehmen kannst. Was haben Sie denn noch zu vermieten, ein Putzteufel? Den haben wir doch schon hier, Martha. Herbert! Nein, gnädige Frau, es ist ein männliches Tier. Er kann sich den ganzen Tag mit sich selber beschäftigen. Er braucht nur ein paar Legosteine. Legosteine? Was ist es denn, ein Steinadler? Nein, gnädige Frau, ein Baulöwe. Ein Baulöwe? Und ich dachte schon, ein Salontier. Warum nicht gleich eine Klapperschlange, Herbert? Mit der könntest du mit deinem Gebiss wunderbar musizieren. Du eine Schrippe, du! Herbert! Thank you. clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing. forgotten what to do. And all these orchestras of voices in my head still follow me and follow you. Just listen to it. So if it's hurting you like it's hurting me, ganz egal. Get paid. What you know about hydraulics on the Escalade? We hit stitches like they doing Cali. Said we ain't in 6-4s, we low riding Denali's. Lexus, Vipers, eating up the flow. Straight out Swordfish with the TVO. Little Kim and Tomac, we so hot we burning. Give it to you in English, put it down in German. Get snivish, this guns they got for said. Roll right or don't roll at all. Now, get your walk on, get your rub on. All my G's in the club, get your thug on. Get your name back, put your bling on. Big boys at the bar, get your drink on. Blow the smoke out, get your steam on. Low riders hitting switches, get your lean on. Get your name back, put your map on. If the haters off your yak, get your smack on. Gimme, gimme, can't you see? Sometimes your style just hypnotizes. And I just love your sexy ways on. That's why they're broken, you're so bad. Gimme, gimme, gimme, can't you see? Sometimes your style just hypnotizes. And I just love your sexy ways on. Ich bin hart, gell, ich geb dir von vorne. Group Lil Kim, DJ Tomek. Wieder freiwillig Nummer 1, wadang, wadang, wadang, wadang. Bei dir gibt's so viel zu sehen, da gibt's keine Logik, nix zu verstehen. Jimmy, willst du mit mir gehen? Verlier mein Verstand, ja, das muss ich gestehen. Mein Feuer, das brennt lichterloh. Von Kaschruck bis nach Mitte hoch. Du treibst es auf die Spitze hoch. In der Küche, auf dem Herd, in der Schiene, auf dem Pferd, dann im Bad, ganz derb und danach noch mehr. Ganz egal. Ich weiß genau, was ich tun soll. Und es ist ein tolles Gefühl, oh ey. Gimme, ties. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so pretty. Gimme, gimme, can't you see? Sometimes your spell just hypnotize me. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so pretty. Gimme, gimme, can't you see? Sometimes your spell just hypnotize me. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so pretty. Gimme, gimme, can't you see? Sometimes it's down to hypnotize. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so paid. Ganz egal, wo. Es ist fast, als wenn das verlorene Paradies zurückgekommen wäre. Wenn man dazu die Musik hat. Musik aus Flingern Nord. Herbert, was macht eigentlich Anita? Na, die hat doch genug mit ihrer vier Blaren zu tun. Und mit ihrem Enkelsohn, Frau Schabnädel. Moment, Moment, ihr Wen. Ich google mal. Jade unter Anita Schabnädel. Ha! Das glaubst du nicht. Laut ihrem Blog ist Anita jetzt in der Filmbranche als Synchronsprecherin. Und für welche Filme? Na hier zum Beispiel Black & Decker. Macht sie etwa Reklame für Bohrmaschinen? So würde ich es nicht bezeichnen, gnädige Frau. Meine Nichte, da kann man stolz drauf sein. Hier, in anderer Film. Spieß mich auf! Also ich würde sagen, sie synchronisiert eher in der Dübelbranche. Vielleicht bekommt sie ja irgendwann einen Oscar. Direkt vom Regisseur. Der kommt aus Frankreich, dann wird es eher ein César. Dann wirst du bestimmt wieder Taufpate, Herbert, zum fünften Mal. Du also Schippe, du! Ach, Herbert. Indispensable que je rejoigne Paris. Bien sûr. Excellent. Que c'est? Les étoiles. Les étoiles. Les étoiles. Oh mon Dieu, c'est comme un rêve. Paris. Du hast das Geräusch noch mal drauf? Ja, klar. Ah. Boah. So, ja, so ist es. Ja, so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@duswelle.de oder an katalabonte@gmx.de. Mach noch mal. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt. Immer um kurz nach neun, es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Bis dahin euch eine gute Zeit und immer daran denken. Was Gutes kommt wieder. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Okay, ladies and gentlemen, Mama's about to bring it home. Here we go. Eyelashes on, high heels too. Can't move too fast 'cause all my weight is in my boots. When I wake up, I drink my juice. Get on my knees and have a kiki with Jesus. I say thank you, Lord, for these hand-me-downs, for these laid curves on the path I found. A bush no more. The only bush on me. Well, I shaved it off this morning. Come on now, pray and slip. To pray, pray, pray and sing. Find only you can set my heart.